du brauchst, das auch lang hält. Doch was du dann behalten willst, das hast du besser schnell gewählt. Dort drüben steht ein Waisenknabe mit seinem Gewehr. Blind als wenn auf der Sonne Feuerwehr. Pass auf, Baby, einige kommen durch im Nu. Und es ist vorüber jetzt, Baby Blue. Die Straße ist nur für Spieler. Besser nutze deinen Verstand. In dem, was ich dir inzwischen nur durch Zufall fand. Der bilderlose Maler auf deinen Straßen. Er malt ihre Muster auf dein Laken. Und es ist vorüber jetzt, Baby Blue. Lass dein Sprung wieder zurück, das etwas, das ruft nach dir. Vergiss die Schuld, die bleibt, sie wird nicht folgen dir. Dein Lover, der gerade durch die Türe kam. Alle Kuscheldecken nun vom Boden nahm. Und der Teppich faltet über dich sich zu. Denn es ist vorüber jetzt, Baby Blue.